So wie dir geht's vielen. So wie altes Eisen oxidiert, Rost bekommt, mit der Zeit schwarz wird. So wie loses Laub verwelkt und braunt, lassen Rosen in schweigsamem Traum ihre Köpfe still hängen. So wie dir geht's vielen. So wie der Himmel verdunkelt, die Nacht einsam zu dir kommt, leuchten die Lichter der Stadt durch das Glas zu dir hinauf. Durch Regentropfen, golden glitzernd, rauschen vereinzelt ein paar Autos unten vorbei. Niemand ist da, mit dem du diesen Schatz teilen könntest. Aber das ist inzwischen normal. Weinerlich, das hast du nicht verdient. Weine nicht, so wie dir geht's vielen. Weine nicht, das hast du nicht verdient. Weine nicht, so wie dir geht's vielen. Weine nicht, so wie dir geht's vielen.